1918. Der Erste Weltkrieg war zu Ende, die Monarchie zerfallen. Wie sollte es in Österreich nun weitergehen? Zwei große gesellschaftliche Gruppen standen sich gegenüber. Auf der einen Seite die Arbeiter und Arbeiterinnen. Nicht mehr Landwirtschaft und Handwerk, sondern die Industrie war nun der entscheidende Wirtschaftsfaktor. Die Industriearbeiterschaft war selbstbewusst geworden. Ein großer Teil der Arbeiterinnen und Arbeiter waren in der Sozialdemokratischen Partei und den freien Gewerkschaften organisiert. Sie erhofften sich eine neue, gerechtere Gesellschaftsordnung, in der nicht einige wenige Besitzende darüber entscheiden, was und wie produziert wird und wie es verteilt wird, sondern diejenigen, die die Arbeit machen und den Reichtum der Gesellschaft erzeugen. Die Sozialdemokraten wollten aber die sozialistische Gesellschaft nicht durch einen gewaltsamen Umsturz erreichen. Sie wollten die Mehrheit des Volkes für ihre Ziele gewinnen und in demokratischen Wahlen den Auftrag zur Umgestaltung der Gesellschaft erhalten. Auf der anderen Seite standen eben die Besitzenden, das Bürgertum, die Fabrikanten, Bankiers und Großkaufleute, die Aktienbesitzer und Börsenspekulanten und Großgrundbesitzer. Für sie bedeuteten die neu errungenen Rechte der Arbeiter eine Bedrohung ihrer Gewinne. Sie fürchteten eine Revolution, die sie enteignen und ihre Bergwerke, Fabriken und Landgüter in Gemeinschaftseigentum umwandeln würde. Zwischen ihnen standen die Bauern, Handwerker und kleinen Kaufleute. Sie gerieten durch die Konkurrenz des Großkapitals immer mehr in Bedrängnis. Andererseits fürchteten sie, dass sie in einer sozialistischen Gesellschaft ebenfalls enteignet werden würden. Jede der beiden großen Gruppen versuchte, sie für sich zu gewinnen. Die Christlich-Soziale Partei war als die Partei dieser kleinen Leute gegründet worden, doch hatte sie sich immer mehr in den Dienst des Großbürgertums gestellt. Neben den beiden Großparteien gab es noch die Großdeutsche Volkspartei, den Landbund und verschiedene Kleinparteien wie die Kommunisten oder die Jüdisch-Nationale Partei. Die ganze Geschichte der Ersten Republik war eine Geschichte des Kampfs um die Macht zwischen den beiden großen Gruppen, Arbeiterschaft und Bürgertum. In den ersten Wahlen der Jungen Republik wurden die Sozialdemokraten stärkste Partei. In einer Koalition mit den Christlichsozialen setzten sie viele Gesetze im Interesse der Arbeiterinnenschaft durch. 8-Stunden-Tag und 48-Stunden-Woche, Krankenversicherung, das Recht, Betriebsräte zu wählen und anderes mehr. Doch in den nächsten Wahlen verloren sie die Mehrheit. Und die folgenden bürgerlichen Regierungen setzten alles daran, diesen revolutionären Schutt wieder zu beseitigen. Nur in Wien konnten die Sozialdemokraten immer ihre absolute Mehrheit erhalten und ein gewaltiges Reformwerk durchsetzen. Gemeindewohnungen für 220.000 Menschen, eine Schulreform, die die Drillschule durch die Lernschule ersetzte, ein Gesundheitswesen, das die sozialen Ursachen von Krankheiten zu beseitigen suchte, ein Fürsorgewesen, das soziale Unterstützung als Recht betrachtete, nicht als Almosen. Das alles wurde zu einem großen Teil durch Steuern finanziert, die die Armen kaum, aber die Reichen sehr stark belasteten. Das Bürgertum stand der Demokratischen Republik skeptisch gegenüber. Nur die wenigsten wünschten sich den Kaiser zurück. Doch mit der Idee einer autoritären Regierung, die die Arbeiterschaft im Interesse der Besitzenden niederhielt, konnten sie sich gut anfreunden. Ein Buch mit dem Titel »Der wahre Staat« von Ottmar Spann entwarf das Bild eines solchen Staates. Es sollte keine politischen Parteien geben, keine Wahlen, keine Gewerkschaften. Stattdessen sollte die Gesellschaft nach Berufsgruppen, nach Ständen organisiert sein. Der Bauer sollte mit dem Knecht an einem Tisch sitzen, der Fabrikant mit dem Arbeiter und so weiter. In diesen Ständen sollte der Interessensausgleich ausgehandelt werden und bei Streitigkeiten sollte die Regierung autoritär entscheiden. Das Bürgertum war besorgt darüber, dass in der jungen republikanischen Armee, dem Bundesheer, viele Soldaten, die aus der Arbeiterklasse kamen, aber auch nicht wenige Offiziere, Sozialdemokraten waren. Systematisch begann der christlich-soziale Heeresminister, die Sozialdemokraten aus dem Heer zu entfernen und durch konservative und sogar monarchistische Offiziere und Soldaten zu ersetzen. Auch die Polizei und Gendarmerie wurden immer mehr von Roten gesäubert. Gleichzeitig entstanden auch noch paramilitärische Verbände, Heimwehren oder Heimatschutz genannt. Die bekamen ihr Geld von Kreisen der Großindustrie, vor allem dem Alpine Montan-Konzern, der die Gruben- und Stahlindustrie beherrschte, und von ehemals adeligen Großgrundbesitzern. Diese Heimwehren sollten den militanten Marxismus bekämpfen, wie es hieß. Als Gegengewicht formierte die Sozialdemokratische Partei aus Ordnereinheiten den Republikanischen Schutzbund. Die Mitglieder des Schutzbunds, oft ehemalige Soldaten, schworen einen Eid auf die Demokratische Republik und sollten sie vor einem faschistischen Putsch beschützen. Die wirtschaftliche Lage der Arbeiter und Arbeiterinnen war katastrophal. Erst hatte die Hyperinflation nach dem Krieg das Geld entwertet, sodass sie für ihre Löhne immer weniger kaufen konnten. Die darauffolgende Sanierung des Staatshaushalts hatte Massenentlassungen von Bundesbediensteten, Steuererhöhungen und Kürzungen von Sozialleistungen gebracht und die Arbeitslosigkeit ansteigen lassen. Die Weltwirtschaftskrise, die 1929 begann, führte schließlich dazu, dass 2/5 aller Werktätigen arbeitslos waren. Viele bekamen nicht einmal mehr eine Unterstützung. Da sich vor jedem Fabriktor Menschen drängten, die bereit waren, um jeden Preis zu arbeiten, war es für die Unternehmer leicht, die Löhne zu drücken. So ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Menschen sich eine Alternative zum kapitalistischen System wünschten. Im Roten Wien zeigten die Sozialdemokraten, dass auch eine andere Politik möglich war. Und so wurden die Sozialdemokraten von Wahl zu Wahl wieder stärker. Die antimarxistischen Wehrverbände wurden immer aggressiver. 1927 schossen im burgenländischen Schattendorf monarchistische Frontkämpfer in eine Schutzbunddemonstration und töteten dabei einen Mann und ein Kind. Als die Täter freigesprochen wurden, kam es in Wien zu spontanen Demonstrationen, bei denen der Justizpalast angezündet wurde. Der Polizeipräsident ließ darauf in die Menge schießen. 84 Demonstranten wurden getötet. Dem Schutzbund war es nicht gelungen, die Demonstrationen in geordnete Bahnen zu lenken. Die Sozialdemokratie beschloss darauf, den Schutzbund zu reformieren und zu einer disziplinierten Truppe zu schulen. Die Strategie des Kommandanten Major Eifler besagte, dass im Fall eines faschistischen Staatsstreichs der Schutzbund wie eine reguläre Armee gegen Bundesheer und Polizei antreten würde. Zivilisten hätten sich aus dem Kampf herauszuhalten. Das war eine grobe Überschätzung der Kräfte des Schutzbunds. Wie der spätere Bundeskanzler Bruno Kreisky sagte, hätte man im Fall eines Bürgerkriegs jeden Mann und jede Frau mobilisieren müssen. 1929 überfielen Heimwehrverbände eine sozialdemokratische Großveranstaltung im steirischen St. Lorenzen und töteten 3 Schutzbündler. 1930 gaben sich die Heimwehren ein politisches Programm und erklärten öffentlich: Wir verwerfen den demokratischen Parlamentarismus. 1931 versuchte der steirische Heimatschutzführer Pfriemer einen Putsch und rief sich zum Führer des Staates Österreich aus. Der Schutzbund stellte sich dem Putsch entgegen, um die Republik zu schützen. 2 Kapfenberger Schutzbündler wurden getötet. Pfriemer wurde vor Gericht gestellt und freigesprochen. Die Sozialdemokraten waren bei den Wahlen 1930 mit 41% der Stimmen wieder stärkste Partei im Parlament geworden. Bald, so hofften sie, würden sie an die Regierung kommen. Denn das kapitalistische System musste bald zusammenbrechen. Bei der großartigen Arbeiterolympiade im Sommer 1931 im neu erbauten Praterstadion präsentierten sie in einem gigantischen Festspiel ihre Zukunftsvisionen.